Aus der Anekdote einer Schlacht wird das Naturgesetz einer Überlegenheit und damit die Definition von Faschismus. Ein Mythos wie der von den unbeugsamen Spartanern offenbart die Anpassungs- und Anschlussfähigkeit faschistoiden Gedankenguts in der gegenwärtigen Popkultur. Obwohl es nicht den einen Faschismus gibt, gibt es sehr wohl eine faschistische Ästhetik. Sie transportiert geschickt und unterschwellig einen Proto- oder Partialfaschismus, also kulturell verwandte Strömungen des reinen historischen Faschismus. Ihre Splitter stecken in unendlich vielen Kulturprodukten, die durch sie aufgeladen werden, mit den zwei erzählerischen Besonderheiten, die den Faschismus immer wieder so attraktiv machen. Er erhebt den Helden wegen des Notfalls, der Bedrohung zum Normalfall, und gleichzeitig entbindet er all seine Helden von der Aufgabe, sich verändern zu müssen. So wie die Spartaner muss man nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ein Bund fürs Überleben. Wir erinnern uns an Kapitel 2. Ein Held ist in der Mythologie gemeinhin ein außergewöhnliches Wesen. Er ist auserwählt, weil er sich und die ganze Welt retten kann. Im Faschismus hingegen ist der Held die Norm. Jeder kann ein Held der Nation sein. Jeder und jede muss sogar ein Held oder eine Heldin sein. Dies ist die erste von vielen Dialektiken, wie sie Umberto Eco in seinem Buch »Der ewige Faschismus« beschrieben hat. Jeder ist außergewöhnlich, niemand ist besonders, außer dem Führer natürlich. Dieses Heldentum hängt eng mit der Sehnsucht nach dem eigenen Todesmut zusammen. Dazu braucht der faschistische Held zwingend den Kampf, ist also immer auf der Suche nach dem Krieg oder der Schlacht, kurz nach Gewalt. Dafür winkt ein gar metaphysischer Preis. In einem säkularen, demokratischen Regime kann der Mensch höchstens glücklich werden. Der Faschismus aber bietet etwas viel Besseres: Erlösung. Und damit sind wir bei der nächsten Dialektik. Einerseits predigt der Faschismus mit großer Überzeugung seinen Glauben an eine transzendentale Bestimmung. Andererseits prägt ihn sein tiefer Nihilismus, die Abkehr von allen anderen Glaubenssystemen und Werten. Darin ist er gleichzeitig steinhart und unveränderlich, passt sich aber immer wieder an. Seine Akteure sind gleichzeitig Opportunisten und Fanatiker.